Hier ist GG Design, Agentur für Bildschirmtext und visuelle Kommunikation. Wir sind zurzeit im Urlaub. Ab Montag, den 21.07., können Sie uns wieder erreichen. Wenn Sie aber schon einen Nachricht hinterlassen wollen, sprechen Sie bitte nach diesem Signalton. Vielen Dank für Ihren Anruf. Hier ist GG Design, Agentur für Bildschirmtext und visuelle Kommunikation. Wir sind zurzeit im Urlaub. Ab Montag, den 21.07., können Sie uns wieder erreichen. Wenn Sie aber schon eine Nachricht hinterlassen wollen, sprechen Sie bitte nach diesem Signalton. Vielen Dank für Ihren Anruf.